trat an einen jungen Sozialisten, nicht Sozialdemokraten, aus der reicheren Welt. Aber wenn du mich fragst, Junge, soll ich gehen in die Armee? Kann ich dir nur raten, Junge, wenn du stark genug bist, geh. Wenn du stark genug bist, geh. Stark genug sein, das ist wichtig. Und da schätzt die anderen nie. Denn die waschen die Gehirne, das Geschäft verstehen sie. Das Geschäft verstehen sie. Lern mit ihren Waffen kämpfen. Wir gebrauchen sie einmal. Lerne ihre Schwächen kennen, schwäche ihre Kampfmoral, schwäche ihre Kampfmoral. Denn es gibt schon viel Soldaten, die sind das Gehorchen satt. Sag, was vorgeht, diskutiere, welche Ursachen das hat, welche Ursachen das hat. Und wenn der Soldat weiß, wer ihn und die Völker unterdrückt, um im Überfluss zu leben, ist der Feind schon halb besiegt, ist der Feind schon halb besiegt. Also, wenn du mich fragst, Junge, soll ich gehen in die Armee? Kann ich dir nur raten, Junge, wenn du stark genug